Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR-Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, ganz pünktlich sind wir, 1 Uhr, 1.30 Uhr, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, heute wieder wie immer dienstags und das bedeutet, ihr könnt euch bei mir hier melden und ich bin gespannt, ja, auf eure Themen und über was wir bei beide, jeweils mit dem ich dann rede, uns unterhalten in der nächsten Stunde. 0800 220 50 50, die Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heißt Edgar und Edgar ist 63 Jahre alt. Guten Morgen, Edgar. Ja. Domian, grüß dich. Hallo, hallo. Ich wollte mich mit dir mal unterhalten. Ja. Weil ich habe eine seltene Krankheit. Mhm. Und zwar, die nennt sich die Myopathie. Myopathie. Myopathie. Myopathie. Und da hattest am Freitag einen jungen Mann, den Jendrik, den 16-Jährigen, da die schlimmen Schmerzen hatte. Ja. Genau das habe ich alles hinter mir. Also auch diese ganzen Untersuchungen und dieses Ganze und diese Fehldiagnosen. Also du hast auch lange Jahre unter sehr starken Schmerzen überall im Körper gelitten. Im ganzen Körper. Also die ganze Muskulatur ist befallen. Also alles, was muskulär ist, kann man alles sagen. Alles, was muskulär ist. Außer den Herzmuskel, zum Glück, sonst wäre ich nicht mehr da. Und Kopfschmerzen auch keine. Doch, Kopfschmerzen habe ich auch. Auch. Das gehört mir dazu. Wie viele Jahre? Die Kopfschmerzen sind nicht so schlimm. Das ist, die sind ab und zu mal da. Mhm. Wie viele Jahre hast du diese Erkrankung schon? Tja, laut Ärzte, wie sie festgestellt haben, hat das bei mir so circa Anfang 1970 eingesetzt. So lange schon? Und ich kann mich erinnern, dass ich seitdem immer Elektrotherapien bekommen habe. Das heißt, du hattest da schon erhebliche Schmerzen? Ja, ich hatte Schmerzen und ich habe auch so in dem Zustand eben gearbeitet. Hm. Also ich wollte ja arbeiten. Wie viele Jahre hat es bei dir gedauert, bis man diese Diagnose gestellt hat? Das hat gedauert bis, das ist jetzt 3 Jahre, wird es ja sein. 3, 4 Jahre ungefähr. Also das fing 1970 an und erst vor 3 Jahren hat man es diagnostiziert. Ja, das war für mich aber kein Witz. Ich habe von Fachärzten keine Hilfe bekommen. Hm. Die haben mich nur so dargestellt als Simulant. Gehen Sie arbeiten, ich wollte gerade fragen, die meisten oder einige werden doch bestimmt haben, Mensch, der stellt sich nur an, der hat gar nichts. Ja, weil das eine seltene Krankheit ist. Ja. Und dass die Krankheit so langsam vonstatten geht, das nennt sich Myopathie. Und da gibt es 3 Arten. Mhm. Die lateinischen Namen kenne ich jetzt nicht. Ja, müssen wir auch gar nicht so genau. Das je nachdem, wie aggressiv diese Krankheit, ich sag mal, vonstatten geht. Ich gehe mal davon aus, dass das eine sehr seltene Erkrankung ist. Ist eine seltene Krankheit. Demzufolge wissen auch die meisten Ärzte gar nicht gezielt danach zu suchen. Ja, ich bin von Schmerzärzten falsch behandelt worden. Die haben eine Ärztin, eine Schmerzärztin, von der habe ich auf Anraten meines Hausarztes die Behandlung abgebrochen, weil sie mich mit starken Mitteln gespritzt hat. Ich musste mich 2 Stunden hinlegen als EKG zur Kontrolle. Und da hat die, ich habe nur gemerkt, meine Nerven waren taub. Mein Körper war taub. Also so stark hat sie dich betäubt quasi? Ja, und die hat immer in die Wirbelsäule gespritzt. Ja. Das hat ja dieser Jendrik auch schon erlebt. Ja, ja. Der hat das gesagt. Da nimmt ja ganz egal schon gegen die Schmerzen Morphium. Ja. Also eine schlimme Erfahrung mit dieser Schmerztherapeutin gemacht, aber in all diesen vielen Jahren... Und auch mit anderen Ärzten. Wollte ich gerade fragen, bei den vielen anderen Ärzten in den vielen Jahren hat man dir wahrscheinlich auch ganz starke Schmerzmittel und Tabletten gegeben. Ja. Auch Morphium? Nein, Morphium nicht, das habe ich abgelehnt. Ja. Aber ich habe andere Tabletten, die kombiniert sind, die auch stark wirken und wo ich zwar die Schmerzen noch habe, aber nicht so aggressiv. Ja. Also ich stehe immer unter Schmerz. Wer hat denn jetzt diese Diagnose nach diesen Jahrzehnten gestellt? War das ein Spezialist in irgendeiner Uniklinik? Ich habe einen ganz dummen Zufall erlebt. Ich war mit meiner Frau bei einer Neurologin. Mhm. Meine Frau war dort zur Behandlung und sagt, ach Herr Sennewald, kommen Sie mit rein. Das, was Ihre Frau hat, das wissen Sie ja, ist ja nichts dabei, kommen Sie mit rein. Dann bin ich mit reingegangen und hat sie meine Frau behandelt, befragt. und beraten und guckt mich immer so komisch an. Ich denke, was hat denn die Frau nur gegen dich? Weil sie so prüfend geguckt hat. Und wo sie mit meiner Frau fertig war, sagte sie zu mir, Herr Sinnewald, ich möchte Sie mal untersuchen. Ach. Sie haben, ich sehe bei Ihnen was mir gar nicht gefällt. Und ich sehe da was, hoffentlich irre ich mich. Das ist ja verrückt. Du kanntest diese Frau vorher nicht, diese Ärztin? Nein, ich war das erste Mal mit meiner Frau dort. So ein Zufall, dass du dann mit reingebeten wurdest? Ja. Das war mein Glück. Und dann hast du dich von ihr untersuchen lassen? Hat sie mich untersucht und dann sagt sie, sofort ins Klinikum. Und dann sollte ich in die Helios nach Erfurt. Hm. Helios Klinik, was wieder die früher die medizinische Akademie Erfurt war. Hm. Und da bin ich dort eingeliefert worden. Da war ich 3-4 Wochen dort. Hm. Da haben sie mich getestet in alle Richtungen. Hm. Und als sie dann bei einem Test, wo sie Wasser ziehen wollten an der Wirbelsäule, hm. 5 Nadeln abgebrochen und verbogen haben, und das ist ja auch schmerzhaft, hm. haben sie mich zu zweit festgehalten. Ich habe es aber auch so durchgestanden. Kam das denn bei diesen Untersuchungen dann raus, was du hast? Ja, die haben kein Wasser ziehen können, weil sie nie an die Wirbelsäule rankamen. So war die schon verkrustet. Ja. Denn bei dieser Krankheit... Na, aber wann kam denn die Krankheit nun raus? In diesem Klinikum. In diesem Klinikum. Also die Ärztin hat das... Das heißt, diese Ärztin... Die hat den Verdacht gestellt. Die hat die ersten Schritte gemacht. Die hat auch den Verdacht gedacht, dass es genau diese Erkrankung ist. Und dann habe ich hinterher erfahren, dass sie auf diese Krankheit hin, oder eine ähnliche Krankheit, ihren Doktorarbeit gegeben hat. Ach so. Was war denn das für ein äußeres Signal, was du ausgesendet hast, woraufhin sie stutzig wurde? Dass ich mich körperlich immer Ausweichbewegungen gemacht habe, um den Schmerzen aus dem Weg zu gehen. Ich hatte mich, ohne dass ich das gemerkt habe, schon körperlich total auf die Schmerzen eingestellt. Ja. Und habe mich an meinen Knien mit den Händen hochgezogen. Hm. Und ich konnte nicht mehr alleine so aufstehen. Okay. Und dass ich beim Aufstehen abstützen musste, wie alter Mann. Das hat sie natürlich im Ausdruck beobachtet. Ich selber gar nicht gemerkt. Aber was, mir ist das aufgefallen. Was für ein wahnsinniger Zufall. Da gibt es wahrscheinlich einen Menschen in Deutschland, der über diese Erkrankung promoviert hat. Mhm. Und genau zufälligerweise triffst du an diese Frau. Ja, was hat dir jetzt diese Diagnose gebracht? Die Diagnose konnte dann nicht gestellt werden, weil sie das Wasser nicht ziehen konnten. Na, okay, aber die ist ja dann gestellt worden. Und da sagte dieser Professor, sie haben mir dann Narkose gegeben und haben aus allen meinen Muskulaturen aus verschiedenen Sorten eine Biopsie gemacht. Das heißt, sie haben aus jedem 3 cm Stückchen Muskelfleisch rausgeschnitten und haben diese unterschiedlichen Muskulaturen untersucht. Okay, machen wir es nicht zu kompliziert. Heraus kam diese Erkrankung. Und da kam die Krankheit dabei raus. Was hat dir jetzt diese Diagnose gebracht? Die Diagnose hat mir gebracht, dass ich erst einmal, ich habe Rente bekommen. Ah. Das ging 1-2 Wochen drauf, kamen meine Papiere, da wurde alles genehmigt. Ja. Ich habe vorher keine Kuren bekommen. Ich habe Kuren beantragt, sie wurden abgelehnt. Ich habe von der LVA, wurden sie mir nur zur Kontrolle. Also ich verstehe. Und da wurde festgestellt, dass ich kerngesund bin, dreischichtig einsetzbar bin und alles. Ja, also eine offizielle Anerkennung deiner Erkrankung. Ja, das ist schon mal der erste große Schritt. Ja. Kann man denn, jetzt nachdem man weiß, was es ist, kann man da therapeutisch was machen? Nur mit Schmerzmitteln. Und mit Therapien elektronischer Seite. Reizstrom, wie zum Beispiel Stangerbad, diese Badewanne mit Reizstrom, Man kann, Schwefelbad und alles das. Man kann aber nichts machen, dass die Krankheit geheilt wird. Nein, geheilt wird es nicht mehr, es wird nur gelindert. Mhm. Aber nur das Dumme ist, ich bekomme diese Anwendung nicht mehr. Laut diesem Anwendungskatalog, den es hier in Deutschland gibt, steht mir das nicht zu. Nur wenn ich eine stationäre Kur mache. Christoph, die habe ich jetzt wieder beantragt und hoffe, dass sie genehmigt wird. Das hoffen wir aber für dich nicht. Zweimal ist es schon abgelehnt worden. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das für dich auch nach diesen Jahrzehnten der Ungewissheit und dass die anderen Leute das nicht glauben, eine große Erleichterung ist, dass du endlich weißt, was mit dir los ist. Das Schlimmste ist die Erniedrigung. Das glaube ich. Sogar in der eigenen Verwandtschaft. Ja. Man wird nicht geachtet, man wird lächerlich gemacht, weil man nicht kann. Man kann nicht mehr mitziehen. Mhm. Man zieht sich zurück. Ich sitze jetzt jede Nacht hier, gucke deine Sendung, solange wie ich mich zurückerinnern kann, sehe ich deine Sendung und auch die Zipperlein, die Leute haben. Ja. Und so habe ich am Freitag diesen Jendrik gehört. Und fühlst es sich an deine Geschichte? Da musst du mal dein Bild sagen, vielleicht hört er das, dass er sich an mich wenden kann, dass ich ihm diese Ärztin, die Adresse sagen kann. Gerne. Und auch, wie mein Verlauf war, dass er vielleicht... Also du sagst nochmal den Namen der Erkrankung, Myopathie. Myopathie. So, wir stellen den Kontakt natürlich sehr gerne her zwischen euch. Ja. Vielleicht ist das eine große Hilfe für Jendrik. Der ich hatte am Montag schon meine Telefonnummer durchgegeben, aber ich weiß nicht, ob er es schon empfangen hat. Das weiß ich auch nicht genau, aber meine Kollegen machen das sehr, sehr gewissenhaft. Er hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Ja. Okay, also Edgar, dann danke ich dir sehr herzlich für deine Reaktion. Ja. Ich glaube, wenn auch nichts, also irgendeinem wirst du geholfen haben, glaube ich, mit deiner Geschichte, was ja schon sehr, ja, ich denke, sehr viel wert ist. Dass viele, die Schmerzen, die das durchmachen müssen, das ist was ganz Schlimmes. Ja, dann und hoffen ich wir. Ich denke, dass die Leute dann irgendwo mal einen Leitfaden kriegen müssen, wo sie sich hinwenden können. Absolut, denn absolut. Die Erniedrigung, die man da durchmacht in der Situation. Ja, ja, ja. Das ist schlimm. Also, dann wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass du deine Kur durchbekommst und dass durch diese Kur du auch etwas Linderung erfahren wirst und dass es dir einfach ein bisschen besser geht. Das wünsche ich und mir. Und dass es ein bisschen bergauf geht. Das wünsche ich Freue mir. Freue mich, dass du angerufen hast, lieber Edgar, und alles Gute wünsche ich dir. Domian, ich gucke weiterhin deine Sendung. Dankeschön. Weil ich nachts sowieso auf bin. Ich kann später einschlafen. Ja. Und ich muss sagen, mach deine Sendung so weiter, die hilft bestimmt vielen. Und du hast auch schon vielen geholfen, wie ich gehört habe. Dankeschön, vielen Dank. Wenn ich in deiner Sendung gehört habe, ja. Mach das so weiter. Vielen Dank. Du tust den Menschen viel Gutes lieber damit. Edgar, tausend Dank. Und deinem Team auch. Dankeschön. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Tschüss. Und viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, die auch die Ursula gewählt hat. Und Ursula ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ursula. Also ich habe eigentlich nichts Trauriges. Also na, das ist doch schön. Ich wollte mal sagen, du heißt Jürgen. Meine zwei ersten Ehemänner hießen Jürgen. Ach, also gucken. Vorsicht. Ja. Das ist ja ein Zeichen, ist das ja. Also ich wollte eigentlich sagen, bis vor 10 Jahren war ich Mutter. Ich habe gearbeitet, war Ehefrau und dann habe ich mich getrennt. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was für ein Hobby machst du? Ja. Sticken konnte ich, knüpfen, stricken, malen, habe ich mir einen PC angeschafft. Das liegt nahe, wenn man stricken kann. Nee, ich weiß nicht, ob das nahe liegt, aber mir gefiel das. Also ja. Ich wollte den PC kennenlernen. Ja. Als ich den dann bekam, wusste ich noch nicht mal, wie der anging. Aber egal. Ja. Jedenfalls habe ich ihn dann angekriegt. Aha. So, und vor 10 Jahren gab es ja dann, ich wollte ja ins Internet, nur AOL. Ja. So, und dann bin ich ins Internet gegangen und AOL, Chatraum. Chatraum, ja. Ich denke, was ist Chatraum? Gab's damals auch schon, ne? Ja, ja, ja, ja. Gab's. Okay. Was ist Chatraum? Erklär's mal den Leuten, die keine Ahnung davon haben. Also Chatraum ist da kannst du mit anderen Menschen schreiben. Genau, sich Nachrichten, gegenseitig Nachrichten da so reintippen und dann antworten die. Richtig. Mhm. Und dann war ich da drin und lernte dann einen Herrn kennen. Mhm. Und er schrieb dann, ich liebe dich und alles. Oh, denke ich, oh Gottes Willen, mein Herz raste wie irre. Ich war ja schon 49, aber trotzdem, das war für mich ja alles fremd. Echt, da hat er schon, der hat beim Chatten geschrieben, ich liebe dich? Ja, da hat er dritten oder vierten Tag. Ist doch ein bisschen albern, oder? Ja, natürlich war das blöd, find aber ich war ja auch blöd damals. Ich hatte ja keine Ahnung gehabt, was da los ist. Okay. Und auf jeden Fall rief er mich dann an, wir haben telefoniert. Und war alles in Ordnung und wir wollten uns treffen. Mhm. Und ein paar Tage später rief ich ihn an. Mhm. Die Nummer gab's gar nicht. Oh, ein schlechtes Zeichen. Ja, das weiß ich. Ein Faker. Ja, das nehme ich damals an, aber jedenfalls bin ich weiter im Internet geblieben. Ich bin auch in einem Skatclub seitdem und kenne sehr viele Leute. Aber ich hab auch weiter geschattet auf sehr vielen Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich suchte eigentlich einen neuen Partner. Mhm. Und mein Problem war, ich komme immer nur an jüngere Männer. Ach. Ja. Wie erklären wir uns das denn? Ja, weiß ich noch nicht. Liegt es an mir, vielleicht an meiner großen Klappe, an meinem Aussehen, das weiß ich, woran es liegt. Wie viel jünger sind die denn? Du bist 59? Also meine letzte Affäre ist 36. Ach ja. Ja. Das geht ja noch. Wie, das geht ja noch? Bist du irre? Du bist 23 Jahre jünger. Ursula, ich habe heute einen Artikel gelesen über den neuen Geliebten von Ole von Beust, dem ehemaligen Bürgermeister von Hamburg. Das ist doch bei Männern doch was anderes. Nein. Moment. Ich weiß nicht, ob du Ole von Beust ist schwul und hat jetzt einen 19-jährigen Knaben zum Freund. Solle doch nehmen, aber bei Frauen ist es leider nicht die Norm. Ja, und ich hab aber damals, guck mal, Madonna hat auch einen ganz jungen Knaben. Ja klar, und die Demi Moore hat, und das sind aber alles Promis. Was die Madonna kann, kannst du schon lange. Ja, ich kann kann das, natürlich kann ich das. Habe ich auch keine Angst vor, das zu können. Aber mir selbst ist das blöd. Warum ist das blöd? Also sag ganz im Ernst, 20 Jahre Unterschied. 26 Jahre. Ja. Ich wollte jetzt mal ein bisschen großzügig sein. Danke. 20 Jahre Unterschied, so 25, 23 Jahre Unterschied. Was ist da so schlimm dran? Meine Söhne sind in dem Alter. Ja und? Ja. Davon abgesehen, ich habe mit dem Thorsten einen super Kontakt. Ja. Wir verstehen uns heute noch. Ich habe gesagt, du, ich kann nicht. Ich kann nicht, du bist mir zu jung. Wie lange warst du mit ihm? Was hast du zusammen? Ein Jahr. Aber richtig zusammen? Richtig zusammen, mit ja. allem drum und dran? Ja, natürlich. Natürlich. Das gehört ja dazu. Und du hast dann Schluss gemacht, weil er zu jung ist? Ja, aber wir sind heute noch befreundet. Ja, jetzt im Ernst. Im Ernst, hast du gemerkt irgendwie, dass doch vielleicht auch ganz andere Interessen da sind? Wenn man Nein, die Interessen, also ich konnte mich selten mit jemandem so super unterhalten wie mit ihm über jedes Thema. Warum hast du den Schluss gemacht? Nur weil der so alt ist wie dein Sohn? Ja, weil wenn wir rausgingen, die guckten blöd, die Leute. Das ist heute echt nicht bei einer Frau gang und gäbe, beim Mann. Ach, ist Ursula. Das normal. Ja, früher war das ja alles noch viel schlimmer. Ich finde, es hat sich mittlerweile so aufgebrochen. Nein, bei Frauen noch nicht, absolut nicht. Aber du wirkst so selbstbewusst, dass dir das feuchten Kehricht, glaube ich, interessiert. Das ist das Schlimme ja bei mir. Ich habe eine große Klappe, aber im Endeffekt ein ganz kleines Herz. Und deswegen, wenn ich diese Blicke sehe und wenn jemals ein Satz kommt für ihren Sohn Augenkaffee, dann flippe ich aus. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich muss sagen, ich war neulich mit einem Freund unterwegs, der auch viel jünger ist als ich. Mhm. Viel jünger. Und da kam er in ein Café und da sagte das Mädel auch, trinkt ihr Sohn das auch? Ja, das ist doch blöd, oder? Ach, wir haben uns herzlich darüber amüsiert. Mir war es völlig egal, also und ihm war es dann auch egal. Ja. Es war aber nicht mein Freund, es war ein guter Freund von mir, der viel jünger ist. Ja, aber im Moment habe ich, ich bin ja wirklich ganz schlimme, eine Affäre mit einem Mann in meinem Alter. Ja, also dann ist das Thema doch erledigt mit den jungen Männern, nee, oder? Nee, das ist ja gar nicht, weil die ziehe ich ja an. Mit einem Mann in deinem Alter? Habe ich jetzt. Ja, ist doch gut. So, ich habe aber auch den Thorsten. Ja, gut, aber mit dem hast du ja nichts mehr. Doch, wir waren vor 4 Wochen noch ein Wochenende zusammen. Ach so. Und ich habe auch damals jemanden kennengelernt, der ist heute auch 38, mit dem ich heute auch noch befreundet bin. Also ich sage ja, das Internet hat mich irgendwie... Hältst du dir denn diesen 59-Jährigen so, ja, so quasi so Performer? Nein, nee. Den mag ich echt sehr. Ja. Und was zieht dich denn so an jungen Männern eigentlich an? Mich zieht da eigentlich gar nichts an, aber die kommen immer zu mir. Ach so. Verstehst du, wie ich das meine? Also ja. Ich habe damals, der erste war dieser eine Mann, der blöd war mit dieser doofen Telefonnummer, die es ja, gab. Ja. Und dann hatte ich diesen Frank kennengelernt, der war damals 28, ich war 49. Mhm. Und mit ihm bin ich heute auch noch befreundet. Also ich bin mit allen eigentlich befreundet. Sag mal, diesen letzten, Thorsten heißt er, ne? Ja. Hast du allen Ernstes mit dem Schluss gemacht, weil Leute komisch gucken? Ja. Da wäre ich, wenn ich Thorsten wäre, aber sauer. Ja, der ist auch im Moment ein bisschen geknickt. Wenn das wirklich alleine Grund ist, oder schämst du dich wegen irgendwelcher anderen Sachen? Nein, bist du nicht mehr so fit, nur, oder? Weil die Leute doof gucken. Wir waren auf... Also ich wohne hier in Wuppertal, kann jeder wissen, und da waren so ein... In Wuppertal wohnen doch tolerante Leute. Ja, aber da war auf der Harz so ein Fest, altertümliches Fest, ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ja, so Mittelalterfest. Genau. Ja. Mhm. Und dann sind wir abends da spazieren gegangen, ich habe auch eine Hündin, wir gingen da spazieren, dann kommen uns Leute entgegen und die guckten und grinsten. So, die haben schon die Wut gekriegt. Guck mal, die Olle, die ist richtig rollig und hat sich einen jungen Kerl gesucht, werden die gedacht. Ich bin nicht rollig, ich bin normal. Also bitte. Mensch, Ursula, ich finde das ja, letztendlich ist es doch ein dickes Kompliment, dass dich die jungen Männer begehren und wollen. Ja. Sei doch froh. Das ist, sag jetzt meine Hündin, die mag das wohl auch nicht hören, wenn ich das sage. Mann, ja, aber ich meine, im Prinzip, im Moment hast du ja 59-Jährigen und jetzt musst du dich ja auf den erstmal einschießen, aber du darfst natürlich nicht mit Thorsten turteln. Doch, tue ich ja auch noch. Das ist natürlich nicht korrekt im 59-Jährigen. Ich weiß es, ja. Ich bin ein Mensch, der bis vor 10 Jahren absolut 2 Ehemänner gehabt hat und ansonsten gar nichts. Aber das Internet hat dich richtig versaut. Ja, das hat mich versaut. Ach, Ursula, ist doch eigentlich eine nette Sache. Das heißt, du erlebst viel, du machst dir ein bisschen viel im Kopf, finde ich. Ja, das ist halt das Schlimme bei mir, mein Kopf. Ja. Also mein Herz, wenn ich nur nach dem Herz gehen würde. Aber das wäre das Schlimme, hätte ich 5 Freunde, das wäre noch schlimmer. Aber es ist doch nicht so, dass nur die jungen Männer dich wollen, sondern du hast da auch ein bisschen Späßchen an den jüngeren Männern, oder? Ich lerne jemanden kennen und irgendwie schreiben wir ohne Alter und dann sagt er, ich bin aber erst 35 und denke, ich leck mich, Entschuldigung. So, dann kommt das dann irgendwie raus, verstehst du? So. Aber ich genieße es einerseits. Ja. Einerseits mag ich nicht diese Blicke von diesen Leuten. Da muss man sich immunisieren gegen, finde ich. Okay, was mache ich da? Maske auf oder was? Ignorieren, lächeln darüber. Also wie gesagt, das Beispiel, was ich ja gerade erzählt habe, wir haben uns köstlich amüsiert und das war's dann auch. Ja, klar. Ne? Ja, aber trotzdem. Also ich meine, eigentlich ist das Internet eine tolle Sache. Ja. Aber also. Also ich bin versaut geworden durchs Internet, gebe ich echt. Aber die Meinung der Umwelt und der Gesellschaft, die darf nicht ausschlaggebend sein für Pro oder Contra einer Beziehung. Heute. Mann, ein älteres, ein jüngeres Frau, sagt kein Mensch was. Ja, aber du reagierst ja so. Das heißt, du bist doch Frau deiner selbst. Und du, wenn du sagst, interessiert mich nicht, dann lebst du so. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, bei dem Ole van Beust war ich schon stutzig. Und hab ich schon geschluckt. Also der Mann, ich weiß nicht, wie alt er ist, ist auch 56. Mhm. Und 19 Jahre, der Freund, das ist schon krass. Natürlich. Ah, das ist schon krass. Das ist ja schon fast wie, du könntest schon fast der Enkel sein. Richtig, das ist es ja. Und ich denke auch, die denken, das ist dein Sohn. Nicht nur, weil man das nicht gesellschaftlich nicht tut, das ist mir völlig egal. Aber ich glaube, dass ein 19-Jähriger in einer so anderen Lebenswirklichkeit lebt, was ja auch richtig ist, als denn ein 5- oder 58-Jähriger. Richtig. Aber sei mal ganz ehrlich, den Matthäus, die Liane, ja. ihre Augen habe ich damals schon gesagt, die sind so unehrlich. Ja. Man sieht es jemanden an. Denkst du denn, die hätte den genommen, wenn das 100, ein armer Mann gewesen wäre? Nein, hätte die den nicht genommen. Ihre Augen waren absolut. Schau dir mal ein paar Interviews an. Ja, ich weiß es. Aber was will man urteilen? Also letztendlich kann man sich ein bisschen den Mund zerreißen, okay, aber die Leute sollen machen, was sie wollen. Ja, natürlich, so. Aber ich kann es nicht. Also ich sage ja, das Internet hat mich versaut, in dem Sinne, dass ich ein bisschen lockerer geworden bin. Finde ich super. Statt 2 Männer bis vor 10 Jahren habe ich jetzt 30 gehabt. Entschuldigung. Weißt du, Ursa, ich wünsche dir einfach ganz viel Glück in der Liebe. Egal, ob das mit dem jungen Karl oder mit dem Gleichaltrigen. Nein, ich wollte ja auch nur mal, ihr habt immer so traurige Themen. Und mir tut's leid, ich leide mit. Und ich wollte mal... Ich freue mich, dass du angerufen hast und uns ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast. Alles klar, ein bisschen netteres Thema. Sehr okay. Gut. Liebe Ursa, alles Gute, schöne Grüße an Wuppertal. Alles klar, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle Thema Ankündigung für morgen. Morgen ist Themennacht, Mittwoch auf Donnerstag. Und da heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Ich möchte gerne mit euch über Erotik und Sex rund um den Po sprechen. Über Sexunfälle, was man da so alles hört. Was Leute sich in den Po einführen und was dann unter Umständen zu großen Komplikationen medizinisch führt. Und über Krankheiten rund um den Po. Es gibt so viele Krankheiten, die in dieser Region stattfinden, die absolut tabuisiert sind. Stichwort Hämorrhoiden. Hämorrhoiden ist eine Volkskrankheit. Die alte Leute haben, junge Leute, sehr, sehr, sehr viele Menschen haben. Und kaum jemand spricht darüber, weil die Leute sich darüber schämen. Hier bei uns, wie ihr wisst, muss man sich nicht schämen. Also können wir morgen da ganz offen drüber reden. Gerne auch über Hämorrhoiden. Das ist also unser Thema morgen, Geschichten rund um den Po. Wenn ihr mitmachen wollt, mailt uns domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung. So, herzlich willkommen Olaf. Olaf ist 38, guten Morgen. Hallo, hallo Domian. Hallo, hallo Olaf. Was ist los? Ja, was ist los? Ich danke dir erstmal, dass du da bist irgendwie und dass ich mit einem reden kann. Weil ich kann jetzt momentan mit keinem mehr reden, weil ich habe keine großartigen Freunde und meine Frau hat sich letzte Woche erschossen. Deine Frau hat sich erschossen? Meine Frau hat sich erschossen. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Wir haben keine Kinder, wir haben 2 Katzen und... Hast du deine Frau gefunden? Ich habe sie gefunden, ja. Beschreib die Situation mal. Das war ganz extrem, war das. Also, da musste ich ausholen. Also meine Frau, die hatte vor 2 Jahren einen Schlaganfall. Wie alt ist sie gewesen? sie war 54. Ja. Also relativ großer Altersunterschied eigentlich. Mhm. Und sie konnte auch keine Kinder mehr kriegen, das war mir aber egal, weil ich habe sie geliebt. Mhm. Ja, und das war mir auch alles egal. Ich weiß nicht, ich wollte mit der Frau alt werden und mhm. das hat alles nicht so funktioniert. So, Fakt ist auf jeden Fall, dass es immer wieder Stress gab, aufgrund der Tatsache, dass sie halt kein Geld verdient hat, ja. Das blöde Thema Geld. Aber du hast Geld verdient. Ich war nur am Malochen. Ich war am Malochen. Mhm. Ja, wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt und dann sind wir dann habe ich eine große Wohnung gemietet. Ja, mit Swimmingpool im Keller, mit Sauna. Mhm. Das habe ich alles für meine Frau gemacht, ja. Ich habe gesagt, weißt du was, das ist eine Investition in deine Gesundheit. Du kannst da schwimmen und alles. Ich habe auf alles verzichtet. Ich habe alle meine Sachen verkauft, meine Wertgegenstände. Das war mir alles scheißegal. Meine Frau war mir nur wichtig. Kannst du denn heute sagen, Olaf, warum sie sich erschossen hat? Ja, wahrscheinlich, weil ich ihr zu wenig Beachtung gegeben habe, weil ich nicht gemerkt habe, dass sie depressiv war. Aber ja. sie hat ja keinen Brief hinterlassen. Nein, gar nichts, gar nichts. Wie hat sie sich erschossen? Hat sie sich in den Kopf geschossen? Nein, sie hat sich ins Herz geschossen. Das war ganz schlimm, war das. Ich bin abends ins Bett um kurz vor 8 am Sonntag, am 12. war es, ja. Mhm. Bin ich Sonntag. Sie hat Medikamente genommen von ihrem Arzt und wegen dem Schlaganfall und das alles. Und sie kommt aus Bayern und dann hieß es immer, ja, wir trinken ja Bier in Bayern und das ist ja ganz normal und das kannst du mir nicht übel nehmen. Und mein Gott, das ist eine erwachsene Frau, ich kann dir doch nicht verbieten, dass sie Bier trinkt. Wie war das denn dann an dem Sonntag? Um wie viel Uhr hat sie sich erschossen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß nur, dass sie dann getrunken hatte und ich fand das wieder nicht gut. Und dann hat sie auch Schnaps wieder getrunken und ich habe gesagt, ich habe jetzt keinen Bock da drauf, ich muss morgen wieder funktionieren. Und du bist ins Bett gegangen? Ich muss morgen wieder arbeiten. Wir wollten den Tatort noch zusammen gucken. Ja. Da habe ich gesagt, guck dir den Tatort hier an, ich guck da drüben und dann bin ich eingepennt. Und du hast den Schuss nicht gehört? Nicht gehört, ich habe gar nichts gehört, nichts habe ich gehört. Und da bist du morgens aufgestanden und hast sie vorgefunden? Nein, ich musste dann abends raus. Ich habe Magen-Darm-Probleme gehabt, weil ich was Falsches gegessen hatte und da musste ich nachts raus ich weiß nicht, wie spät es war, es war 23:45, 23:30 oder was. Und hast du sie in welchem Zimmer gefunden? Wir haben eine große Wohnung, das sind 300 Quadratmeter, ja. Wir haben eine riesige Bude hier und dann gehe ich auf Toilette und guck so um die Ecke, ob sie auf dem Sofa liegt und schläft und dann liegt sie vor dem Sofa. Und dann denke ich, Mensch, hat die sich die Kante gegeben, dass die vor dem Sofa liegt. Ja, die liegt vor dem Sofa. Ja, und dann denke ich, was ist denn los mit ihr? Ja, bist du hingegangen? Ja, natürlich. Dann sehe ich auf einmal auf dem weißen Teppich, sehe ich auf einmal eine riesen Blutlache. Ja, und denke, was ist denn jetzt? Und dann sehe ich auf einmal auf dem Tisch davor das Pistolenholster. Die Pistole habe ich gar nicht gesehen, die lag zwischen ihren Beinen. Woher hatte sie die Pistole? Die Pistole, das war meine Pistole, die hatte ich mir mal besorgt. Warum hast du dir eine Pistole besorgt? Weil ich mal Probleme hatte mit Menschen. Ich habe mal in Berlin gelebt und in Berlin hatte ich mit bösen Menschen zu tun. Ja, die wollten mich verarschen, dann habe ich die aber verarscht. Hast du denn einen Waffenschein? Ich hatte mal einen Waffenschein, den hat man mir weggenommen. Ich weiß, wie man mit Waffen umgeht und letzten Endes, das ist eine illegale Waffe gewesen vom Gesetz. War deine Frau, deine Partnerin da schon verstorben, als du sie gefunden hattest? Wo ich sie gefunden habe? Als du sie gefunden hast, was du gerade erzählt hast, als die Blutlache vor dir war. Die war tot. Naja, es hätte ja sein können, dass sie da noch gelebt hat. Nein, die war tot. Ich habe die Blutlache gesehen und ich habe gedacht, wo kommt das Blut her? Dann hast du die Polizei angerufen und den Krankenwagen? Nein, ich habe nicht den Krankenwagen. Ich habe sofort 110. Ja. Die blieben auch am Telefon und so lange, bis die da waren, habe ich die am Telefon gehabt und ich habe meine Frau im Arm gehalten. Ja, und die war tot. Und das war dann auch für die Polizei klar, dass das eine Selbsttötung war? Ja, natürlich war das für die Polizei klar. Die haben dann rumgesucht und haben bei mir diese Schmauchspuren genommen. Ich musste mein T-Shirt ausziehen, dann haben sie meine Finger abgewischt, ob ich geschossen hatte. Mhm. Ja, ich sagte ganz ehrlich, ich habe die Waffe gefunden und aus Reflex habe ich die erstmal gesichert. Mhm. Ich habe die gesichert erstmal, weil das Ding, ist ja eine automatische Waffe. Ach, das heißt, du hast die Waffe angefasst? Ich habe geguckt, wo ist die Waffe? Ich habe das Holster gesehen, dann habe ich die Waffe irgendwie, wo ist denn die Waffe? Okay, aber den Polizisten war klar, dass du nicht geschossen hattest, sondern die Frau selbst. Das war denen klar. Mhm. Machst du dir Vorwürfe, dass du diese Waffe in der Wohnung aufbewahrt hast? Nein, ich mache mir keine Vorwürfe wegen der Waffe. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich auf meine Frau nicht eingegangen bin. Ja, ich sag mal, hätte sie sich mit der Waffe nicht erschossen, dann hätte sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hätte ihre Tabletten genommen und hätte sich in den Swimmingpool unten gestürzt. Ja. Es gibt zig Möglichkeiten. Gab es denn in den letzten Wochen oder Monaten sehr viel Streit zwischen euch beiden? Nein, natürlich gab es immer mal wieder Streit, aber dieser Streit, das war kein Streit in dem Sinne. Ich bin dem Streit immer aus dem Weg gegangen, weil ich da, wenn ich abends, ich habe einen 12-Stunden-Tag, wenn ich da abends nach Hause komme, da habe ich überhaupt gar keine Energie mehr für Streit. Dann gehe ich in, ich bin platt. Also du meinst, dass du nicht genug und genau beobachtet hast, deine Frau? Richtig. Ich bin letzten Endes, wenn sich der Partner umbringt, ist der andere Partner schuld. Nein, so einfach kann man das nicht sagen. Doch, wenn eine Frau den Mann betrügt, dann ist nicht die Frau schuld, der Mann ist schuld. Nein, so kannst du das wirklich nicht sagen. Du kannst nicht automatisch sagen, dass du schuld bist, wenn deine Frau dich umbringt. Ich habe mit deiner Eltern telefoniert. Ja, du hast unsere Tochter umgebracht und ich habe die nicht umgebracht. Scheiß auf die Knarre, Knarre, die lag versteckt, die habe ich mal geputzt, die habe ich nie benutzt, ich habe mit der Waffe nie einen Schuss abgegeben. Das war einfach nur eine Sicherung, falls die Leute auf einmal vor der Tür stehen. Ich habe es gerade jetzt nicht verstanden. Wer hat gesagt, du hast meine Tochter umgebracht? Ja, die Eltern. Die Eltern. Beide Eltern. Ja, natürlich, die halten mich für die bin ich der letzte Dreck jetzt. Gibt es denn Leute aus eurem nahen Umfeld, die das nicht so sehen und die einfach nur erschüttert sind und dir beistehen? Ich weiß es nicht, Domian. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nichts. Die Frau war mein Lebensinhalt. Hm. Alles, was ich hier gemacht habe, die Wohnung und alles und hin und her. Hm. Ich habe nur für die Frau gelebt. Ich habe die Frau geliebt, ich habe die Frau verwöhnt. Hm. Ich habe alles nur für die Frau gemacht. Und die ist auf einmal weg, die schießt sich einfach weg. Ja. Ja, die schießt sich einfach tot. Ja, du hattest gesagt, dass sie einen Schlaganfall hatte. Sie hatte einen Schlaganfall und das ist ja das Perverse. Ich war da im Krankenhaus damals und ich habe andere Schlaganfallpatienten gesehen. Mhm. Ja, die lagen im Bett und haben sich vollgesabbert. Die konnten sich gar nicht mehr bewegen, gar nicht. Sie hatte in Anführungsstrichen nur einen leichten Schlaganfall. Also davon hatte sie sich schon relativ gut wieder erholt. Relativ gut wieder erholt. Das war aber seelisch war irgendwo eine große Belastung in ihr offensichtlich. Das sehe ich jetzt so. Mhm. Der Hausarzt hat ja auch Antidepressiva verschrieben. Ich habe ihr gesagt, Karin, wenn du diese Antidepressiva nimmst, das ist Psychopharmaka, da verändert sich deine Persönlichkeit. Ja, red mit mir, wenn du Probleme hast, wir kriegen jedes Problem irgendwie aus der Welt. Aber sie hat nicht geredet. Nein, sie hat nicht gesprochen. Kannst du dich an ein einziges Mal erinnern, so in der letzten Zeit, dass sie vielleicht irgendwas Kritisches gesagt hat, dir gegenüber? Ja, ich weiß noch, da gab es Probleme, dann habe ich da, ich bin ja, wie gesagt, im Vertrieb tätig und dann hatte ich einen schlechten Monat und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich verkaufe das Motorrad. Ja, und die wusste genau, wie ich an dem Motorrad hänge. Ich sag, scheiß auf das Scheißstück Eisen. Wenn es mir wieder gut geht, kaufe ich ein neues Motorrad. Das Motorrad muss weg, dann können wir auch wieder... Okay, aber sie hat ja da nichts von sich erzählt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist alles weg. Mhm. Ja, jetzt ist das Motorrad weg, jetzt ist alles weg. Die Wertgegenstände liegen im Pfandhaus. Mhm. Ja, weil ich der einzige Verdiener war. Das Problem war, dass... Ja, okay, die Frage war jetzt von mir ja gewesen, ob sie irgendwann mal so ein bisschen ihrem Herzen Luft gemacht hat. Ja, sie hat zu mir gesagt, als ich zu ihr sagte, pass mal auf, es kann durchaus möglich sein, dass wir hier wieder ausziehen aus dieser Wohnung. Hm. Ja, und da hat sie gesagt, wenn ich hier rausgehe, dann nur mit den Füßen zuerst. Hm. Ich sag, wie meinst denn du das? Ja, ich will ja nicht wieder raus. Hm. Ich sag, ja, aber wie sollen wir das machen? Ja, die hat Krankengeld bezogen und das Krankengeld wurde seit September gestrichen. Ja, da war so. Weißt du, Olaf, man kann natürlich, könnte die Sache jetzt auch ein bisschen anders sehen. Man könnte auch sagen, warum offensichtlich scheint deine Frau in einer großen Not gewesen zu sein, seelisch. Wieso hat sie nicht ansatzweise irgendwie dieses Mal dir gesagt und hat versucht, mit dir zu sprechen oder sich dann auch gezielt doch woanders noch Hilfe zu suchen? Sie hat schon Antidepressiva bekommen, okay, aber sie hat den Mund dir gegenüber ja nicht aufgemacht. Wahrscheinlich aus Rücksicht, weil wenn ich abends nach Hause, ich bin morgens um 7 aus dem Haus und kam abends um 7 wieder nach Hause. Aber wenn es so stark ist, dann ist Rücksicht ja auch nicht angesagt. Vielleicht trägt sie ja auch ein gewisses Maß an Schuld daran, dass das jetzt so passiert ist. Und nicht nur du. Das heißt Schuld. Die Schuld, die liegt bei mir. Nein, das kann man nicht so klar sagen. Das kann man definitiv nicht. Hundertprozentig liegt die Schuld bei mir. Warum liegt die hundertprozentig bei dir? Man könnte auch sagen, sie hätte ja auch den Mund aufmachen können. Eine Waffe. Ja gut, das Thema hatten wir ja gerade schon. Du hast eine Waffe. Das hast du mir gesagt, wenn die Waffe nicht da gewesen wäre, hätte sie es anders gemacht. Ja. Die Waffe, darüber müssen wir nicht reden. Die Waffe ist natürlich schlimm, dass du die überhaupt besessen hast und dass du sie in der Wohnung gehabt hast. Okay, das ist ganz klar, da sind wir uns einig. Ich glaube, wir kommen so nicht weiter, Olaf. Ich glaube, wir müssen ausführlich und intensiv und lange und gezielt mit dir reden. Du bist sehr angeschlagen, was verständlich ist, nach all dem, was geschehen ist. Ich möchte gerne, dass wir dich jetzt gleich zurückrufen, vom Hintergrund aus. Ja, gerne. Ja, das muss. Ich bin froh, wenn ich jemand habe, mit dem ich reden kann. Ich habe keinen. Ich habe einen Seelsorger hier gehabt, der war da, der macht seinen Job, dem sind die Augen zugefallen. Ja, das ist ja auch nur ein Mensch und da habe ich gesagt, wissen Sie was, gehen Sie nach Hause. Freunde habe ich keine, ich habe nichts. Okay. Ich habe zwei Sachen habe ich im Leben. Das ist meine Frau und meine Arbeit. Ich habe keine Hobbys, ich habe nichts. Okay, Olaf, jetzt brechen wir es hier mal ab. Und du legst auf und wirst von Sabine zunächst zu meiner Psychologin zurückgerufen. Dann habt ihr wirklich Zeit und könnt intensiv beraten, was zu tun ist. Können wir das bitte so machen? Ja, gerne. Okay, Olaf, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Danke dir. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Auf Wiederhören, Olaf. Danke dir. Tschüss. 0800 220 5050. Die kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Bernhard, 51, guten Morgen. Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Bernhard. Ja, zweite Mal bei dir in der Sendung, vor Jahren schon mal. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich wollte mal so ein bisschen an Ursula anknüpfen, die ja vor dem letzten Anrufer war, der natürlich eine sehr traurige Geschichte da hatte. Die mit den jungen Geliebten. Ja, die mit dem jungen Geliebten. Ich muss da mal sagen, es ist jetzt schon 18 Jahre her, da habe ich war ich mit einer Frau zusammen, die war 27 Jahre älter als ich. Also ich war 33, sie war 60 und wir haben unsere Zeit so richtig ausgelebt und wir haben uns also überhaupt nicht um die anderen Leute da gekümmert, die auch ein bisschen blöde guckten. Ich wollte sagen, die Reaktionen waren damals doch wahrscheinlich auch schon heftig, ne? Heftiger wahrscheinlich als heute. Ja, mehr oder weniger, nur ich war nicht in Deutschland, ne? Das war auch so ein tolerantes Land, ne? Wo warst du denn? Ich war in Holland, ne? Ach so, gut, die sind da vielleicht ein bisschen locker, die Holländer. Ja, richtig. Ja. Und wir waren also zweieinhalb, knapp drei Jahre zusammen, ne? Ja. Und hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Wir sind zusammen da an der holländischen Nordsee am FKK-Strand gewesen und wir haben so richtig alles ausgelebt, ne? Ja, und jetzt im Moment, da sitzt da jemand neben mir, die ist jetzt 26 Jahre jünger als ich, ne? Ach, 26 Jahre jünger als du? Ja. Also, lass mich rechnen, 25? Richtig. Eine junge Geliebte von 25? Ja. Und deiner Stimme zufolge bist du sehr froh und fröhlich und glücklich? Ja, natürlich, warum nicht? Wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Wir sind im Prinzip gar nicht zusammen, weil ich habe nämlich einen festen Freund und wir haben eigentlich nur eine Affäre zusammen, ne? Und wie lange schon? Wie lange geht das mit uns, Karin? 4-5 Wochen, ne? Ach so, ganz frisch. Ja. Ganz frisch. Karin heißt sie? Mhm. Ob Karin auch mal ein paar Worte mit mir redet? Ja. Frag sie doch mal. Willst du ein paar Worte mit Jürgen reden? Sie sagt, sie weiß gar nicht, was sie sagen soll. Einfach antworten, ich frage schon. Okay, warte mal, ich gebe dich weiter. Ja? Hallo Karin, halb so schlimm, also kein Problem, wenn wir beide uns jetzt unterhalten. Erstmal schön, dass du bereit bist, auch ein paar Worte mit mir zu sprechen. Du bist 25 Jahre alt. Ja. Wie hast du Burkhard kennengelernt? Hm? Wie hast du Burkhard kennengelernt? Bernhard. Bernhard, Entschuldigung, ja, Bernhard. Dann habe ich damals auf der Straße kennengelernt. Ja. Bei seinem Hausnachbar von drüben. Ja, und wer hat da wen angesprochen? Eher mich. Ja, und hast du nicht gedacht, was will der alte Knacker von mir? Nee, ich habe nur gefragt, ob er runterkommt, dann sah er halt mal runterkomme. Ach so. Und hat es da schon gleich gefunkt bei dir? Nicht so. Nee, weil ich habe ja schon einen Freund, wo ich mit dem... Ich habe es gerade schon gehört, ja. 9 Jahre zusammen bin. Wie viele Jahre? 9. 9 Jahre? Ja. Und jetzt gehst du deinem Freund fremd mit Bernhard? Weil mein Freund heißt ja Bernhard. Ach, das ist... Da musst du ja aufpassen, naja, da kommst du zumindest nicht durcheinander, wenn du dich mal versprichst. Hast du ein schlechtes Gewissen? Geht so. Ja, solltest du aber haben. Ist ja nicht so die feine Art. Ich gebe dich mal wieder weiter. Ja, du magst nicht so reden, ich mag schon. Gib mir mal den Bernhard zurück. Ja, da ist er wieder. Ist ein bisschen schüchtern, die Karin. Ja. In gewissen Dingen. Ja. Bist du denn sicher, dass sie auch in dich verliebt ist? Nee. Ich glaube nicht, dass das was mit Liebe zu tun hat, mit uns beiden. Es ist Sex, oder was? Ja. Wenn man 25 ist, sucht man sich da nicht lieber so sexmäßig, weil das irgendwie attraktiver ist und knackiger und frischer, auch einen 25- oder 30-Jährigen und nicht einen 51-Jährigen? Ich frag's mal so provokant. Das weiß ich nicht, nur ihr Freund ist auch 51, ne? Ach so. Wie? Der ist 51 und heißt auch Bernhard? Ja. Was ist denn das? Ja, denn gut, das wäre ja noch schöner, wenn er denselben Nachnamen auch noch hätte. Das ist ja krass. Kommst du dir nicht so ein bisschen vor wie Big Daddy? Eigentlich schon, weil meine Tochter ist 23, ne? Mhm. Und da ist also nicht mehr so viel Unterschied, ne? Mhm. Siehst du denn das auch ein bisschen kritisch oder sagst du, egal, wenn sie ganz jung ist, ist auch gut? Ja, was heißt ganz jung? Also jetzt mit 25 oder so, dann sagt man schon, das ist eigentlich egal, ne? Weil sie ist so reif, dass sie eigentlich wissen muss, was sie tut. Mhm. Und was zieht dich besonders an so einer ganz jungen Frau an? Was zieht mich daran an? Die knackigen Schenkel, sagen wir es doch offen. Bitte? Die knackigen Schenkel, sagen wir es doch offen. Oder? Ja. Womöglich auch. Ne? Ja, klar. Aber da war mit der 27 Jahre Älteren in Holland damals, der hatte auch knackige Schenkel, obwohl sie schon 60 war. Ja, soll auch vorkommen, klar, ja. Also ich merke schon, du bist da gar nicht so festgepolt. Es gibt ja viele Menschen, die stehen entweder auf Jüngere oder auf Ältere. Punkt aus, ihr ganzes Leben lang. Aber bei dir ist das so kreuz und quer gemischt. Das wird ja noch bunter, ne? Noch bunter? Ich bin ja nicht hetero, ich bin ja bi. Ne? Ach du lieber Gott, jetzt kommen auch die jungen Sonne dazu. Ja. Hattest du denn auch schon mal einen Partner oder eine Partnerin in deinem Alter? Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Mein Alter, so 6-7 Jahre jünger oder so, weißt du, das passte dann schon irgendwo ein bisschen eher, ne? Mhm. Ja, also vielleicht auch so von den Interessen her und von der Lebenseinstellung, Lebenserfahrung, Lebenserwartung und was man alles so denkt, dass man dann mit einem Gleichaltrigen vielleicht eher so eine Wellenlänge findet. Muss nicht sein, kann man auch mit einem Jüngeren finden, aber es ist vielleicht schwieriger. Ja, richtig. Ja. Aber ich meine, gut, ich habe da homosexuelle Erfahrungen gemacht beispielsweise, da war ich 17. Ja. Und er war 60, ne? Oh. Das war auch so genau. Ach du lieber Himmel. Das ist mir zu krass. Das ist mir zu krass. Der arme 17-Jährige, der du damals warst. Aber ich war da halt eben in der guten Schule, ne? Ja. Also, deine Message, die du uns sagen willst, alles ist möglich. Alles ist möglich und ich sage also grundsätzlich, es ist alles erlaubt, was beiden Spaß macht. So, das ist natürlich eine gute Ansage. Ja, und ich will zu Ursula mal eben ganz kurz sagen, ich hoffe, sie hört noch zu. Ich glaube, das war ihr größter Fehler, da mit ihrem Freund Schluss zu machen, nur weil andere eben ein bisschen blöd gucken. Ja, finde ich auch, ganz klar. Na, weil das, das finde ich absurd. Also ich gehe so durchs Leben, wie ich gerne durchs Leben gehe. Ja, ja, ja, genau, ganz genau. Nicht wie andere das genau möchten. Bernhard, danke dir auch für deinen Anruf und schöne Grüße nochmal an Karin. Ja, danke. Und euch beiden, wie das auch immer jetzt weitergeht, alles Gute wünsche ich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Na, hier ist ja was los heute. Die Alten und die Jungen und die Alten. Gertrud, 52, guten Morgen. Nee, 62, guten Morgen. Hallo? Ja. Ja, Gertrud, hörst du mich? Ja. Sehr gut. Liebe Dann Gertrud. Dann muss ich jetzt den Ton vom Fernsehen ausmachen. So musst du es machen, genau. Ja. Hallo, Domian. Ja. Hallo, Gertrud, schön, dass du da bist. Es ist so komisch, jetzt dich so zu sehen und zu hören. Am besten guckst du mich gar nicht an, während wir telefonieren, weil das sieht irgendwie, das ist zeitverzögert. Und dann so blöd jetzt. Und ich guck dich dann jeden Tag, Domian. So, um was geht's denn heute bei dir? Ach, Domian, mein Lebensgefährte ist heute Nachmittag verstorben. Mhm. Und ich meine, es war die Schuld von dem... Von wem? Von dem Notruf, die hat so lange gebraucht, um zu kommen, um ihn zu wiederbeleben. Der Notarzt. Hm. Ja. Wie lange warst du denn mit deinem Lebensgefährten zusammen, Gertrud? 11 Jahre. 11 Jahre. Und was ist dann heute Nachmittag passiert, genau? Ja, er war schon immer ein kranker Mann. Mhm. Und im Dezember ist es erst herausgekommen, dass er Osteoporose hat. Mhm. Ne? Mhm. Und im März ist er operiert worden in der Klinik und da sollte es halt besser werden. Mhm. Und er ist dann als... Ich bin ganz fix und fertig. Heute Nachmittag ist er dann an einem Herzversagen gestorben oder woran? Nein, ist er? Nein, am Leberversagen. Am Leberversagen. Also er war schon grundsätzlich ein kranker Mann und heute Nachmittag war es dann ganz schlimm. Ja, und ich wollte noch den Rasen mähen, hab gesagt, ich mähe den Rasen und du kannst ja daneben herlaufen. Mhm. Weil es ist... Benzinrasenmäher und da kenne ich mich nicht so gut aus. Man muss hier immer ziehen, bis er anspringt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Habe ich gesagt, du läufst daneben her und ich mache das schon. Ich mähe schon den Rasen, weil wir hier ein großes Grundstück haben. Ja, ja. Und dann wollte er alles alleine machen. Dabei war er schon kaputt. Um wie viel Uhr ist das denn passiert dann genau? Um 15 Uhr, um 17:36. Um 17:30 Uhr. Und dann ist der Notarzt, wie du meinst, zu spät gekommen. Ja. Mhm. Und ich bin noch einem Notarzt entgegengelaufen, hab gesagt, bitte beeilen Sie sich, er stirbt. Aber dann war dann schon... Dann waren fünf, war der Notarzt da und vier andere Kräfte vom Roten Kreuz. Ja, ja. Und haben Wiederbelebungsversuche und alles Mögliche gemacht. Aber da war dann nichts mehr zu machen. Bitte? Es war dann nichts mehr zu machen. Nein. Mhm. Er hat noch einmal, ich habe hier die alles am Tisch liegen. Und ich werde auch gegen unseren Hausarzt was unternehmen. Hab alles am Tisch liegen. Mhm. Ist dein Lebensgefährte dann... von einem Beerdigungsinstitut abgeholt worden vorhin? Nein, er liegt jetzt noch im Bett bei mir im Schlafzimmer. Er liegt jetzt im Moment noch im Bett? Ja. Wie kommt das denn? Ich spreche mit ihm, ich gehe ab und zu rein, ich habe ihm eine Kerze angezündet und den Rosenkranz und die Engel, die hier stellt. War das dein? Und ich gehe immer wieder rein und frage ihn, warum hast du das gemacht? Warum? Wir hatten doch so viel vorgehabt, Domian, jetzt Wie alt ist er? Jetzt in acht Tagen hätte er seine erste Rente gekriegt. Das heißt, hat immer nur in die Rente rein bezahlt. Ja, jetzt hätte er seine erste Rente gekriegt. Das heißt, jetzt ist er gestorben. Er ist so Mitte 60. Er ist jetzt 61. Der war dann in Altersteilzeit. Er war Betriebselektriker bei einer Firma. Gertrud. Und dann haben die ihm Altersteilzeit vorgeschlagen. Gertrud, der Wunsch, dass er jetzt noch bei dir in der Wohnung ist, ist das dein Wunsch, besonderer Wunsch gewesen? Nein, aber meine. Aber das hat sich alles überschlagen heute Nachmittag. Und dann hat die Frau vom Bestattungsinstitut gesagt, ob es mir was ausmachen würde, wenn ich ihn in der Wohnung behalte. Wie lange? Habe ich gesagt, nein, ich liebe ihn und ich will noch mit ihm sprechen. Wie lange wird er denn jetzt bei dir in der Wohnung bleiben? Bis morgen früh um 8:30. Findest du das gut, dass er noch da ist? Es macht mir nichts aus. Mhm. Ich habe den Mann geliebt und ich zünde immer neue Kerze an. Mhm. Bist du denn jetzt in dieser furchtbaren Situation ganz alleine? Ja. Es gibt keinen nahen Verwandten, der dir beistehen kann? Nein, die Erben, die warten schon. Mhm. Es ist ein Haus mit einem großen Grundstück und ich war ja nur die Lebensgefährdin. Ja. Verstehen Sie? Ich verstehe. Ja, das heißt, und die Aasgeier warten schon morgen wahrscheinlich. Und er hat kein Testament gemacht? Doch, aber so ein fadenscheinliches Testament, ich weiß nicht, ob das anerkannt wird. Wie auch immer, jetzt in diesem sehr schlimmen Schmerz und vor allen Dingen heute Nacht in dieser Situation, dass dein verstorbener Freund neben dir in der Wohnung, also in der Wohnung liegt, bist du ganz alleine. Ja. Hm. Du sprichst mit ihm, sagst du? Ja, ich gehe alle Viertelstunde rein und frage ihn, warum er sowas gemacht hat. Dummi, alles ist. Ich wollte dich schon vorher immer anrufen. Hm. Weil ich gucke dich jeden Tag und wo du im Sommer dann Pause gehabt hast, habe ich gedacht, meine Welt bricht zusammen. Ich gucke dich immer jeden Tag, weil du bist ein Mensch mit Gefühlen, der Mitgefühl für andere Menschen hat. Gertrud, bist du ein bisschen auch enttäuscht und sauer auf deinen Partner, dass er dich hat alleine gelassen jetzt? Ja. Ja. Weil ich habe immer für alles gesorgt, Damian. Mhm. Schöne Blumen, wir haben ein schönes Haus. Alles habe ich gemacht. Mhm. Und ich, weil ich immer alles schön haben wollte. Ich habe schöne Balkon, Geranien und alles. Habe ich alles wohnt gemacht. Ihr, und wo, er wohnt ihr denn jetzt hat eigentlich? Halt nur seiner Sucht sich gefrönt oder wie ich so, soll ich das heißt, sagen. Das heißt, er hat früher viel getrunken? Ja. Ach so. Das hat ja auch der Arzt heute Abend mir bestätigt um 9 Uhr. Ach so, und daher das Leberversagen auch. Die Leber war dadurch sehr angeschlagen. Ja. Hat er denn ihr wart 11 Jahre zusammen, sagst du? Hm? Hat er die ganze Zeit sehr viel Alkohol getrunken? Ja. Ach so, das heißt, du hast ihn sehr viel, man muss es so sagen, besoffen erlebt. Und aggressiv, ah. Heute früh war er auch noch aggressiv, obwohl ich habe schon gemerkt, dass er irgendwie nachlässt. Das heißt, das waren auch schwere 11 Jahre, nicht nur schöne. Domian, ich habe seit Dezember 2009 12 Kilo abgenommen. Mhm. Nur von, ich weiß nicht. Aus Kummer? Ja. Mhm. Weil er getrunken und getrunken und getrunken hat? Ja. Und auch dann hart mit dir umgegangen ist manchmal? Nur aggressiv. So aggressiv, dass er dich auch schon mal geschlagen hat? Einmal, ja. Aber dann nicht mehr, weil ich mich gewehrt habe, weil ich lasse mich nicht von einem Mann schlagen. Mhm. Hat er denn in diesen 11 Jahren mal versucht, von der Sucht loszukommen? War er mal in einer Klinik? Domian, ich habe mit dem Hausarzt alles gemacht. Und der Hausarzt hat mir als Antwort gegeben, dieser Mann ist 60 Jahre alt. Ich kann ihn nicht in eine Zwangsjacke stecken. Ja, er muss es selbst entscheiden. Ja. Ja, und er hat es nicht entschieden. Dann war ich auch bei der Caritas und die haben mir auch nicht geholfen. Niemand hat mir geholfen, Domian. Und jetzt sitze ich da mit dem toten Mann im Bett. Ich weiß nicht. Domian, es ist hart. Wäre das denn für dich eine Erleichterung, wenn ein Beerdigungsinstitut ihn doch heute Nacht noch abholen würde? Nein, ich habe doch das schon gemacht. Seine Mutter war beim Segel heute Nacht. Das ist keine Erleichterung für mich. Mir macht das nichts aus. Mh. Ich habe keine Angst vor Toten. Mh. Ich bin ein ganz loyaler, ganz normale Frau. Wie willst du denn jetzt, wir haben hier jetzt 2 Uhr gleich, wie denkst du denn, wie du die Nacht überstehst? Du kannst doch nicht schlafen. Nee, ich schlafe nicht. Ich muss jetzt die ganzen Papiere fertig machen, weil morgen früh um 8:30 das Bestattungsinstitut kommt. Ich verstehe. Und da muss ich die Papiere fertig machen. Jetzt muss ich noch Fotos raussuchen, weil das Bestattungsinstitut ist so wie allinklusiv. Ich verstehe. Da ist jetzt und die tun alles weitere... Organisieren dann. Ja, ja genau. Ja. So ist es bei uns. Wir sind in Bayern, Domian. Gertrud. Bei euch in Köln ist es vielleicht anders. Ja, weißt du, was mir so leid tut? Mir tut einmal leid, dass die 11 Jahre schwer für dich waren. Dann tut mir der Schock so leid für dich, den du heute da ertragen musst. Und mir tut natürlich auch die Situation, in der du jetzt gerade bist, ausgesprochen leid. Ausgesprochen leid. Du bist eine Frau von 62 Jahren, die es sicher nicht immer leicht in ihrem Leben hatte. Und dann sowas jetzt. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe es ihm doch immer gesagt, Domian, ich habe immer gesagt, Walter, wenn du so weitermachst, stirbst du. Mhm. Und heute ist es passiert. Mhm. Ich möchte, dass wir dich jetzt nicht ganz alleine lassen, Gertrud. Du weißt, meine Sendung ist ja gleich vorbei. wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Das heißt, dann musst du auflegen und wir melden uns wieder. Domian, ich wollte dich immer anrufen und wollte dich um Ding beten, um was. Und dann war er immer aggressiv und ich habe immer gesagt, Domian ist kostenfrei. Und ich habe immer probiert, dich anzurufen, Domian. Und jetzt zu den dann Frauen. Dann war er auch immer aggressiv mit mir. Was willst du mit solchen Schwulen, hat er immer gesagt. Und der Mann hat mich fertig gemacht und ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt, dass er heute gestorben ist. Vielleicht. Domian, ich bin sprachlos. Ich bin auch sprachlos. Vielleicht, wenn ein paar Wochen vergangen sind, ist es vielleicht auch in gewisser Weise eine Erleichterung für dich. Kann ich das so sagen? Ja, Domian. Aber es ist jetzt im Moment alles so schrecklich. Ja. Ja, das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Liebe Gertrud, ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Aber du wirst jetzt tapfer die Nacht durchstehen, das versprichst du mir. Ja, mit dem toten Mann im Bett. Ja, ja. Meinst du, dass es da großen Streit mit den Erben gibt? Ich glaube schon, aber ich habe Testament da und ich hoffe, das Nachlassgericht erkennt es an. Wohnst du denn in diesem Haus, das ihm gehörte? Das hat ihm gehört, ja. In dem, das heißt, du wohnst in seinem Haus quasi? Ja, aber ich habe alles hier geregelt und ich habe aus dem Haus ein Haus gemacht. Das glaube ich. Wirkst von auch meinem Geld. Wirkst auch, dass du eine zupackende Frau bist, so wirkst du. Ja. Ja. So, liebe Gertrud, ich muss jetzt Schluss machen, weil meine Sendung gleich weg ist, hier vom Sender. Bitte, bitte leg auf und ich verspreche dir, dass wir dich gleich wieder anrufen und dann weitersprechen, okay? Vielen, vielen Dank, Domian. Sehr, sehr gerne, vielen, Gertrud. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tobias Funke und Mandy Pietschmann. Und morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Krankheiten aus dieser Region, Erotik und Sexualität. Und an dieser Stelle noch sehr herzlich bedanken bei meiner Kollegin Mandy Pietschmann, die heute ihre letzte Nacht hier bei uns hatte und sie wechselt zu WDR 5. Ich wünsche ihr von Herzen alles Gute und fand es immer sehr angenehm, hier mit ihr zusammen zu sein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.